Was ist da drin? Mein Herz schlägt auf einmal so schnell. Das ist Gras hauptsächlich. Da noch ein bisschen Opium. Ein bisschen Heroin, Ecstasy. Familien essen jetzt Abendbrot gemeinsam, ne? Und hier, wir haben kristallines Abendbrot.